Es sollte uns brennend interessieren, dass die prominentesten, also beigabenreichsten Gräber oftmals Mehrfachbestattungen waren, in denen sich oft Menschen mit körperlichen Einschränkungen fanden. In Bad Dürrenberg haben wir es ebenfalls mit einer reichen Doppelbestattung zu tun, in der mindestens ein Individuum körperlich auffällig ist. Sehen wir uns ein letztes Beispiel an. Berühmt ist der Romito Dwarf aus der gleichnamigen Höhle im italienischen Kalabrien, etwa 11.500 Jahre alt. Ein Heranwachsender, das Alter wird auf 17 Jahre geschätzt, der mit einer wohl über 40-jährigen Frau bestattet wurde. Sie lagen vor einem Felsen bestattet, der drei Auerochsen zeigt. DNA-Analysen liegen keine vor, weshalb wir nichts über eine mögliche Verwandtschaft wissen. Auch ist das Skelett nicht vollständig. Entsprechend unsicher ist das Geschlecht des Heranwachsenden. Tendenz geht in Richtung männlich. Das Besondere ist die Kleinwüchsigkeit. Schätzungen der Körpergröße schwanken zwischen 1 Meter und 1,30 Meter. Zudem waren die Ellenbogen fehlgebildet, sodass diese Person ihre Arme nicht strecken konnte. Dem Grabungsbericht zufolge war sie in den Arm der Frau gebettet. Kopf ruhte an Kopf. Heute zeigt man sich oft erstaunt, dass Menschen mit körperlichen Handicaps in der Welt der Jäger und Sammler alt werden konnten. Aber auch von den Neandertalern und selbst vom noch älteren Homo erectus sind Fälle bekannt, in denen Individuen körperliche Einschränkungen solchen Ausmaßes besaßen, dass sie nur dank der Unterstützung ihrer Mitmenschen überleben konnten. Das gehört zu unserem hyperkooperativen Naturell. Es wird niemand vorschnell aufgegeben. Doch auch hier gilt Vorsicht. Wir wissen nicht, wie viele Menschen ihrem Schicksal überlassen wurden, weil sie zu krank oder zu alt waren und das Überleben der Gruppen gefährdeten.